Аллилуйя. Я уже около 30 лет проповедую. Ich predige bereits seit über 30 Jahren. Но первый раз проповедую в пустом зале. Aber zum ersten Mal predige ich im leeren Saal. И знаешь, всегда можно учиться и развиваться. Weißt du, man kann immer dazu lernen und sich weiterentwickeln. И жизнь, она удивительная штука. Und das Leben ist eine wunderbare Sache. Это классно, что-то новое. Und es ist toll, wenn etwas Neues passiert. Сегодня у нас онлайн-служение. Heute haben wir Online-Gottesdienst. Онлайн-прославление. Auch Online-Lobpreis. Онлайн-проповедь. Онлайн-предикт. И это хорошо. Und das ist gut. Потому что Господь, Он с нами. Denn der Herr ist mit uns. Я знаю, что Господь имеет такую способность проходить сквозь. Und ich weiß, dass der Herr so eine Fähigkeit hat, durchzugehen. Он однажды прошел через стену, когда он захотел попасть к ученикам. Er ist einst durch die Wand durchgegangen, als er zu seinen Jüngern gelangen wollte. И если он умеет проходить сквозь стену, он также может пройти сквозь монитор твоего телевизора. Und wenn er fähig ist, durch eine Wand durchzugehen, dann ist er auch fähig, durch den Monitor zu dir durchzugehen. И через монитор твоего Handy, твоего мобильника. Und durch dein Handy, durch dein mobiles Telefon. Он может зайти прямо тебе туда, в твой зал, в твою комнату, где kann ты сидишь. Kann dort in dein Wohnzimmer reinkommen, zu dir, da, wo du sitzt. И он скажет тебе то же самое, что он сказал тогда ученикам. Und er wird dir dasselbe sagen, wie er damals an den Jünger gesagt hat. Шалом. Шалом. Он сказал, мир вам. Er sagte, Friede sei mit euch. Это то, что Иисус нам несет сегодня. Das ist das, was der Jesus uns heute trägt. Не то, что несет нам сегодня новости. Nicht das, was die Nachrichten uns heute bringen. Но он несет нам мир. Sondern er bringt uns И поэтому принимай сегодня этот мир. Deswegen, nehme heute diesen Frieden an. И Господь, Он не просто виртуально с тобой, Он там реально с тобой. Der Herr ist nicht nur virtuell mit dir, sondern er ist bei dir nah. И Он также реально здесь с нами. Und er ist genauso real hier mit поэтому uns. Он все еще с нами. Deswegen ist er immer noch mit uns zusammen. И это классно. Wow. Und das ist klasse. Wow. И Бог, Он хороший. Und Gott ist gut. Всегда. Immer. Allerzeit. Всегда. Er ist allerzeit gut. В любое время. Zu jeder Zeit. И апостол Павел говорит нам, всегда радуйтесь. Und Apostel Paulus sagt zu uns, ihr sollt euch allerzeit freuen. Он сказал, всегда. Er sagte, allerzeit. А это всегда. Und das bedeutet immer. И знаете, он написал это из тюрьмы. Und wisst ihr, er hat es aus dem Gefängnis herausgeschrieben. И это была тюрьма того времени. Und es war das Gefängnis von der damaligen Zeit. Мы сегодня в такой ситуации, что мы не можем выезжать из страны. Heute befinden wir uns in so einer Situation, wo wir aus dem Land nicht mehr rausreisen können. Недавнего времени не можем также выходить просто так из квартир и домов. Und jetzt, seit kurzer Zeit, können wir nicht mehr einfach so aus unseren Wohnungen rausgehen. То есть нас ограничили в свободе. Das bedeutet, man hat unsere Freiheit uns begrenzt. И кто-то может сказать, это тоже тюрьма. Jemand kann sagen, natürlich, dass es ein Gefängnis ist. Но смею тебе заверить, что у апостола Павла была тюрьма похожа. Aber ich wage dir zu sagen, dass Paulus eine ähnliche ein ähnliches Gefängnis hatte. Нет, похуже. Also, schlimmer. Похуже ein, у него была кровать. Der hatte ein schlimmeres Bett. У него был свой, не было своего холодильника, как у тебя. Er hat keinen Kühlschrank, wie du eins hast. И у него не было твоего мобильника и твоего интернета. Er hatte auch nicht einmal dein Handy oder dein Internet gehabt. Поэтому мы сегодня гораздо лучше ситуация. Deswegen haben wir heute eine wesentlich bessere Situation. И мы можем еще больше радоваться. Und wir können uns umso mehr freuen. Если уж апостол Павел говорил, всегда радуйтесь из тюрьмы. Wenn der Apostel Paulus schon gesagt hat, aus dem Gefängnis heraus, ihr sollt euch immer freuen, то ты тоже справишься с этой задачей. Dann wirst du auch diese Aufgabe schaffen. И мы будем молиться, конечно же, чтобы вот эта ситуация изменилась. Wir werden natürlich dafür beten, dass diese Situation sich verändert. Апостол Павел, он был в тюрьме, он молился в этой тюрьме. Apostel Paulus war im Gefängnis und er hat gebetet dort. Вместе со своим другом Силой. Also gemeinsam mit seinem Freund Silas. Ja, он молился и поклонялся. Also er hat gebetet und er hat Gott angebetet. Они вдвоем прославляли так сильно Бога. Sie haben zu zweit so den Herrn gelobpreist, что Божья сила сошла на эту тюрьму. Dass Gott seine Kraft auf dieses Gefängnis gekommen ist. И написано, что она потрясла эту тюрьму. Und es steht geschrieben, dass sie dieses Gefängnis erschüttert hat. И всех узы ослабели. Und alle Fesseln sind runtergefallen. И это то, что мы хотим видеть тоже. Und es ist das, was wir auch sehen wollen. Чтобы и вот эта вот тюрьма, такая вот в кавычках тюрьма, чтобы она тоже развалилась. Dass auch dieses Gefängnis, also in Anführungsstrichen Gefängnis, es auch auseinanderfällt. И мы молимся и будем молиться со всеми христианами. Und wir beten und wir werden weiterhin beten mit allen Christen. Это у нас день молитвы. Das ist der Tag des Gebetes. Для всех христиан. Für alle Christen. Для того, чтобы эта ситуация изменилась. Damit diese Situation sich verändert. И мы также будем молиться за себя. Wir werden auch für uns beten. За пробуждение наше как христиан. Für unsere Erweckung als Christen. И это та ситуация, в которой нам нужно пробудиться. Und das ist so eine Situation, in der wir uns, in der wir aufwachen sollen. И мы молимся и будем молиться, чтобы у коронавируса свалилась его корона. Und wir werden dafür beten, dass Coronavirus ihre Krone verliert. Потому что корона принадлежит только одному. Denn die Krone gehört nur dem Einzigen. Только Иисус. Nur Jesus Christus. И поэтому вот этого коронавируса надо лишить короны. Deswegen muss man diesem Coronavirus die Krone wegnehmen. Так что не бойся и не ужасайся. Deswegen du sollst keine Angst haben und dich nicht fürchten. И наша задача быть пробужденными людьми в этой ситуации. Und unsere Aufgabe in dieser Situation erweckte Menschen zu sein. Друзья, наша серия проповедей, она продолжается. Also unsere Predigtserie, meine Freunde, geht weiter. Komme hinein in die Ruhe Gottes. Komme hinein in die Ruhe Gottes. Зайди в покой Божий. Also geh hinein in die Ruhe Gottes. И моя проповедь сегодня она называется. Und meine Predigt heißt heute. Force Majeure. Also die heißt höhere Gewalt. Höhere Gewalt. Force majeure. Also höhere Gewalt. Знаешь, что это слово с французского означает? Weißt du, was dieses Wort auch vom Französischen bedeutet? Высшая сила. Das heißt höhere Gewalt. Высшая сила. Also höhere Gewalt aus dem Französischen. Okay, и все люди сегодня говорят о форс-мажоре. Und viele Leute reden heute über die höhere Gewalt. В экономике произошел этот форс-мажор. Also in der Wirtschaft ist diese höhere Gewalt passiert. Черный лебедь, так называемый. Man sagt, das ist ein Schwarzer Schwan. Schwarzer Schwan. Да, и как бы этот форс-мажор не зависит ни от чего. Und diese höhere Gewalt, sie hängt von nichts ab. Ты знаешь, есть еще один форс-мажор. Weißt du, es gibt noch eine höhere Gewalt. Ой-ой-ой-ой-ой, я тебе скажу, что это форс-мажор настоящий. Und ich will dir sagen, dass diese höhere Gewalt tatsächlich echt ist. Эй, и вот этот форс-мажор, о котором мы будем говорить тоже. Und das ist die höhere Gewalt, über die wir auch heute reden werden. Есть высшая сила, которая стоит над любым форс-мажором. Also es gibt eine höhere Kraft, die über jede höhere Gewalt steht. И это отличает нас сегодня. Und das unterscheidet uns heute. От тех людей, которые не знают этого форс-мажора. Von den Menschen, die diese höhere Gewalt nicht kennen. Когда наступает у них форс-мажор, они не знают, что есть еще высший форс-мажор. Also wenn bei ihnen diese höhere Gewalt eintritt, dann wissen sie nicht, dass es eine höhere Gewalt, die über die höhere Но Gewalt steht. Знаем, Aber wir wissen das, что Господь стоит над всеми этими форс-мажорами. Dass der Herr über alle diese höheren Gewalten steht. И почему я это говорю? Wieso sage ich so? Потому что вот та же эта серия, genauso diese Predigtserie, которую мы начали уже, die wir bereits begonnen haben, уже два месяца назад почти, wo wir ungefähr vor zwei Monaten begonnen haben, тогда еще никто не говорил о коронавирусе. Damals hat noch keiner über Coronavirus geredet. Все было классно и спокойно. Alles war toll und es war alles ruhig. Акции все еще нормальные были. Акции waren noch alle in Ordnung. И мы даже не подозревали, und wir haben nicht einmal geahnt, что эта тема будет такая актуальная. Dass dieses Thema so aktuell sein wird. Но Господь проговорил мне в начале этого года. Aber der Herr hat in mein Herz hineingesprochen am Beginn dieses Jahres. Это слово было очень интересно. Dieses Wort war sehr interessant. Бог сказал мне, 2020 год будет очень особенным. Also Gott sagte zu mir, das Jahr 2020 wird ein besonderer Jahr sein. Особенный год. Das wird ein besonderer Jahr sein. В смысле? In Bezug auf, он будет беспокойным. Es wird ein unruhiges Jahr sein. Очень беспокойным. Also sehr unruhiges Jahr. И я получил это откровение, зная, что будет беспокойство по всему миру. Und ich habe diese Offenbarung bekommen und wusste, dass diese Unruhe auf der ganzen Welt herrschen wird. И мы стали об этом говорить. Und wir haben begonnen darüber zu reden. Мы сперва начали говорить о любви Отца. Zuerst haben wir angefangen, über die Liebe Gottes zu reden. Уже это есть основание любого покоя. Denn das ist das Fundament von jeder Ruhe. My Papa, my Daddy is God. Mein Papa ist gut. Это была наша первая серия. Das war unsere erste Predigtserie in dem И Jahr. Потом мы стали говорить именно об этом. Und danach haben wir angefangen, genau über dieses Thema zu reden. Я говорил буквально больше уже месяца назад. Und ich habe wortwörtlich vor einem Monat darüber geredet. Что приходит сейчас время. Dass jetzt die Zeit kommt. Когда будет в дефиците люди покоя. Wo es an den Menschen mangelt wird, die mangeln wird, die ruhig sind, die Ruhe in sich tragen. Будет большая потребность в покое в мире у людей. Es wird eine sehr große Nachfrage kommen nach Ruhe und nach Frieden. И Господь дал нам это слово как церкви. Und der Herr hat uns dieses Wort gegeben als Gemeinde. И мы готовились к этому времени. Und wir haben uns auf diese Zeit vorbereitet. И мы подготавливались воскресенье за воскресеньем, среду за среду. Und wir haben uns Sonntag für Sonntag, Gottesdienst für Gottesdienst vorbereitet. И сегодня я верю, что мы готовы уже. Und ich glaube, dass wir heute bereits dafür bereit sind. На самом деле это не сюрприз для нас. Tatsächlich ist es keine Überraschung für uns. Если мы слышали, а мы слышали. Wenn wir gehört haben und wir haben gehört. Тогда мы зашли в его покой. Als wir in seine Ruhe reingegangen sind. Думаю, что этого было предостаточно. Ich denke, das war wirklich genügend. Чтобы тебе, мне и всем нам зайти в его покой. Damit du und ich und wir gemeinsam in seine Ruhe reingehen konnten. Бог говорил, предупреждал. Gott sprach und er hat uns gewarnt. И еще раз и еще раз Иисус говорит в Библии: имеющий уши слышать, да слышит. Und Jesus sagte immer und immer wieder: Der, der die Ohren hört, soll hören. Поэтому быть так важно на связи с Богом. Deswegen ist es so wichtig, auf Empfang mit Gott zu sein. Быть пробужденным человеком. Und ein erweckter Mensch zu sein. Потому что это очень выгодно. Denn das ist sehr, sehr vorteilhaft. Очень выгодно быть на связи с Богом. Das ist sehr vorteilhaft, auf Empfang mit Gott zu sein. И не быть человеком толпы. Und nicht ein Mensch der Menge zu sein. Ты осознаешь эту выгоду не сразу. Du erkennst dieses Vorteil nicht gleich. И иногда ты кажешься каким-то занудой для большой массы людей. Also manchmal scheinst du für die Menschen so ein langweiliger Mensch zu sein. Да, да, типа oder ты... nerviger Mensch. Да, да, да, да. Но когда приходит кризис, aber wenn eine Krise kommt, ты вдруг замечаешь, опс, а у меня покой. Plötzlich bemerkst du, hops, ich habe Ruhe in mir. Раньше все плясали, но ты не плясал. Also früher haben alle sich vergnügt, aber ich habe mich nicht vergnügt. Ты не смеялся над тем, над чем все смеялись. Du hast nicht darüber gelacht, wo die anderen gelacht haben. А сегодня, когда у всех истерика, у тебя мир. Und jetzt, wo alle in Hysterie verfallen sind, hast du Ruhe in dir когда und Frieden. Вокруг шторм, а у тебя покой. Wo überall jetzt Sturm herrscht, aber du hast Ruhe. То ты замечаешь, выгодно быть человеком пробуждения. Dann bemerkst du, dass es vorteilhaft ist, ein Mensch der Erweckung zu sein. Все в штаны наложили от страха. Alle haben die Hosen gemacht vor Angst. А ты спокоен. Oh, aber du bist ruhig. Я не знаю, с чего стати, с какой стати разобрали всю туалетную бумагу в магазине. Ich kann mir das nicht erklären, aus welchem Grund das ganze Toilettenpapier ausverkauft ist. Может быть, потому что люди реально ходят часто в туалет из страха. Vielleicht ist es real so, also tatsächlich so, dass die Menschen aus Angst so oft aufs Klo gehen. Кто знает. Wer weiß. Но я не могу пока это логически объяснить. Aber ich kann das bis jetzt noch nicht logisch erklären. Когда Ной строил ковчег, als Noah seine Arche gebaut hat, все смеялись. Alle haben ausgelacht. Но когда Ной зашел в ковчег, aber als Noah da reingegangen ist, и пошел дождь, und es hat angefangen zu regnen, то это уже было не смешно. Dann war es nicht mehr zum Lachen. И пока все, у всех все хорошо, все выглядит одинаково. Und solange es alles gut läuft, schaut bei allen alles gleich aus. Как только буря наступает, ты видишь разницу. Aber sobald ein Sturm kommt, dann siehst du diesen Unterschied. И пробужденные люди – это глубокие люди. Und erweckte Menschen, das sind tiefgründige Menschen. Das sind tiefgründige Menschen. Как вода глубокая, wie tiefe Wasser. Она спокойная. Sie ist ruhig. Знаешь, что на глубине моря всегда есть покой. Weißt du, in der Tiefe des Meeres ist immer ruhig. Сверху могут быть штормы. Also auf der Oberfläche kann es stürmen. Но на глубине там плавает спокойненько. Огромные рыбы. Aber dort in der Tiefe schwimmen ruhig große Fische. Наслаждаются этим sie genießen diesen, миром подводным. Sie genießen diesen Unterwasserfrieden. Так и духовный человек. Genauso verhält sich das mit einem geistlichen Menschen. Он может находить стабильность и ощущать покой. Er kann diese Stabilität finden und diese Ruhe verspüren. В любой ситуации. Also in jeder Situation. Мы люди удивительные твари. Und wir sind, wir Menschen sind erstaunliche Kreaturen. Нам нужно какой-то кризис. Also wir brauchen irgendeine Krise. Кто-то должен нас, какой-то петух жареный должен нас уклюнуть. Also jemand muss uns einen Tritt geben. Пока все хорошо, мы не ищем Бога. Solange es uns allen gut geht, suchen wir nicht nach Gott. Как только кризис, все вспоминают о нем. Aber sobald eine Krise auftritt, erinnern sich alle an Gott. Как говорят, в падающем самолете атеистов нет. Wie man so schön sagt, in einem Flugzeug, das jetzt gerade runterfällt, gibt es keine ungläubigen Menschen. Там все почему-то вспоминают о Боге. Dort aus irgendwelchen Grund erinnern sich alle an Gott. Поэтому большинство людей, они сегодня, чтобы пробудиться, нуждаются в кризисе. Deswegen sind heutzutage viele Menschen, die jetzt in der Krise sind, die brauchen diese Erweckung. Да, им нужно вот это переживание, чтобы потом пробудиться. Die brauchen dieses Erlebnis, um erweckt zu werden, wach zu werden. Павел, он был человеком пробуждения. Und der Apostel war, Apostel Paulus war ein Mann der Erweckung. Но он тоже встречался с кризисом. Aber er hat auch Krisen gehabt. После кризиса он стал пробужденным человеком. Und nach den Krisen wurde er zu einem erweckten Menschen. Он встретился с Иисусом. Er hat Jesus getroffen. Он ослеп. Er wurde blind und er fiel vom Pferd runter. Das war seine Krise. Und wir werden wach meistens durch die Krisen. Leider. Leider brauchen die Menschen Krisen und Stürme. Weißt du, der Sturm ist eine Möglichkeit. Also in jeder Krise steckt ein guter Potenzial. Эти иероглифы означают не только кризис, но и возможность. Also nicht umsonst bedeuten diese Hieroglyphen bei den Chinesen, dass eine Krise eine Möglichkeit ist. И Павел, он стал человеком пробуждения. Und Paulus wurde zum Mann der Erweckung. Он не просто был пробужденным человеком. Er war nicht nur einfach ein erweckter Mensch. Но он стал человеком пробуждения. Sondern er wurde zu dem Mann der Erweckung. Знаешь, есть разница между пробужденными людьми и людьми пробуждения. Weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen den erweckten Menschen und den Menschen der Erweckung. Да. Апостол Павел, он был просто пробужденный, с ним Иисус встретился. Also Apostel Paulus war einfach erweckt, als er Jesus getroffen hat. И он стал жить уже по-другому. Und er hat bereits angefangen, anders zu leben. Но Aber человек пробуждения это тот, который начинает будить других. Aber der Mann der Erweckung ist derjenige, der anfängt, andere zu wecken. То есть Павел не просто сам проснулся. Also Paulus ist nicht nur selbst aufgewacht. Но он проснулся и увидел, что другие люди спят. Er ist aufgewacht und hat gesehen, dass andere Menschen schlafen. И он стал будить этих зомби, которые вокруг него. Und er hat angefangen, diese Zombies zu aufzuwecken, die geschlafen haben. И он стал чувствовать, что он должен этим людям. Und er hat gefühlt, dass er etwas schuldig ist diesen Menschen. В Римлянам первой главе он говорит, я должен всем. Er sagte in Römer 1, ich schulde allen etwas. Я должен и этим, этим, этим народам. Also ich bin ihr Schuldiger, also ich schulde diesen Völker was. Сегодня многие люди говорят, я никому ничего не должен. Heutzutage sagen viele Menschen, ich schulde niemanden etwas. Это говорит обычный человек. Das sagt ein gewöhnlicher Mensch. Обычный человек говорит, я никому ничего не должен. Also ein gewöhnlicher Mensch sagt, ich schulde niemanden etwas. Но пробужденный человек говорит, я должен. Aber ein erweckter Mann sagt, ich muss. И пробужденный человек становится эпицентром пробуждения. Und ein erweckter Mensch, er wird zum Zentrum der Erweckung. И апостол Павел был таким. Und Apostel Paulus war so. Он много путешествовал. Er hat sehr viel gereist. И у него была давняя мечта. Und er hat einen lang ersehnten Wunsch. Я хочу проповедовать в Риме. Ich möchte im Rom predigen. Вот такая мечта. Also so einen Wunsch hatte er. Рим это был как Нью-Йорк того времени. Also Rom war wie heutzutage Нью-Йорк für uns. И он был центром античного мира. Und er war das Zentrum der Antike damals. Но Павлу никак не удавалось туда попасть. Aber Paulus gelang irgendwie nicht dorthin zu kommen. Потому что слишком много народов было на пути к Риму. Denn es waren viel zu viele Völker auf dem Weg nach Rom. Где он должен был проповедовать. Wo er predigen sollte. Но однажды его отправили в Рим. Aber eins hat man ihn nach Rom geschickt. Мы сейчас прочитаем Деяния, 27 глава. Wir werden jetzt aus Apostelgeschichte 27 20, vorlesen. С 20 по 26 стих. Bei den Versen 20 bis 26. Мы читаем историю о том, как он попал в кораблекрушение. Also wir lesen hier eine Geschichte, wie er durch einen Sturm in einen Schiffsbruch gelangt ist. Потому что его отправили в Рим. Denn man hat ihn nach Rom geschickt, als einen Gefangenen, под охраной целой сотни солдат. Also unter Bewachung von Hunderten von Soldaten. И это было путешествие последним в его жизни. Und das war seine letzte Reise in seinem Leben. Он вышел на финишную прямую. Also er ist auf den Finish gekommen, auf die Gerade. И в Риме его обезглавили. Und im Rom wurde er geköpft. Это было его последнее путешествие. Das war seine letzte Reise. Он знал об этом. Er wusste davon. Он был готов к этому. Er war bereit dafür. И вот он находится на корабле. Und so befindet er sich auf dem Schiff. Который попадает в кораблекрушение. Das in einen Sturm gerät und untergeht. И апостол предвидел эту ситуацию. Und Apostel hat diese Situation schon vorausgesehen. И мы читаем об этом здесь. Und wir lesen davon hier. Что он советовал команде корабля перезимовать на Кипре. Dass er der Mannschaft vom Schiff geraten hat, auf Kreta zu überwintern. Да, но его не послушали. Aber man hat nicht auf ihn gehört. И во время бури к нему пришел ангел. Und während dem Sturm kam der Engel zu ihm. Я об этом сейчас прочитаю. Und davon werden wir jetzt lesen. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем мы избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел! Тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». Да. Мы можем это увидеть здесь. Wir können das sehen hinter uns. Апостол Павел Apostel Paulus имеет здесь очень поучительную историю. Hat hier eine sehr lehrreiche Geschichte. Особенно сейчас актуально. Also besonders die jetzt aktuell ist. Это был тот форс-мажор. Das war damals diese höhere Gewalt. Которую он не мог предвидеть сам по-человечески. Also wo er selber aus der menschlichen Sicht nicht voraussehen konnte. И которая не зависела от него никак. Und das auf keine Weise von ihm abhängig war. Но апостол был пробужденным. Aber der Apostel war ein erweckter Mann. И ангел пришел к нему. Und der Engel kam zu ihm. И говорит: «Тебе надлежит предстать пред Кесаря». Und er sagte zu ihm: «Du musst vor dem Caesar, vor dem Kaiser treten». Знаешь, когда Бог тебе говорит, это обычно не означает, что будет все хорошо. Weißt du, wenn Gott zu dir etwas sagt, dann bedeutet das nicht, dass es unbedingt gut sein wird. Обычно в моей жизни, когда Бог говорил со мной очень ясно и конкретно. Also gewöhnlich, wo Gott in mein Leben wirklich klar und deutlich geredet hat. У меня каждый раз были проблемы. Habe ich jedes Mal Probleme bekommen. В этой ситуации. In dieser Situation. То есть, когда ты хочешь слышать голос Бога и говоришь: «Господь, говори со мной». Also wenn du Stimme Gottes hören möchtest und du bittest Gott, ich möchte deine Stimme hören. Это хорошо. Das ist gut. Но учти, что вот личное слово от Бога, оно обычно говорится тогда, когда тебе предстоят какие-то сложности. Aber bedenke, gewöhnlich spricht Gott dann zu dir, wenn dir irgendwelche Schwierigkeiten bevorstehen. Не потому, что голос Божий вызывает проблемы. Nicht aus dem Grund, weil die Stimme Gottes diese Probleme hervorruft. Но потому, что Бог хочет подготовить тебя к этой ситуации. Aber weil Gott dich zu dieser Situation vorbereiten möchte. Чтобы ты прошел через нее спокойно. Damit du ruhig da durchgehen kannst. Так как это было и с нами в этой ситуации в январе. Wie es auch mit uns in dieser Situation im Januar war. Когда Бог проговорил об этом времени беспокойства. Wo Gott über diese Zeit der Unruhe gesprochen hat. Чтобы мы как церковь были готовы. Damit wir als Gemeinde bereit sind. И это то, о чем здесь Господь он предупредил апостола Павла. Und das ist auch worüber Gott Apostel Paulus gewarnt hat. Он говорит: «Апостол Павел, тебе надлежит предстать пред Кесаря». Er sagt: «Апостол Paulus, du musst vor dem Kaiser treten». Тебе нужно будет там, ты будешь там. Also du wirst dort sein. И он не сказал о том, что корабль утонет. Er hat nicht davon geredet, dass das Schiff untergehen wird. Он не сказал, что Павел будет выброшен на какой-то остров. Er hat nicht ihm gesagt, dass der Paulus auf irgendeine Insel herausgeworfen wird. Он не сказал ему, что Павла укусит змея. Er hat dem Paulus nicht gesagt, dass ihn irgendeine Schlange beißen wird. Но Бог сказал, что он будет стоять перед Кесарем. Aber Gott sagte zu ihm: «Du wirst vor dem Kaiser stehen». Это было короткое послание, месседж для Павла. Das war eine kurze Botschaft, eine kurze Message an Paulus. И этого хватило апостолу. Und das hat dem Apostel ausgereicht. Чтобы оставаться в покое все путешествие. Und in dieser Ruhe die ganze Reise zu bleiben. Эй, Бог сказал ему: «Ты будешь в Риме», значит, он будет в Риме. Gott hat zu ihm gesagt: «Du wirst in Rom sein», dann wirst du auch in Rom sein. И значит, все закончится хорошо. Dann wird, das bedeutet, dann wird alles gut ausgehen. Этот шторм закончится для меня хорошо. Dieser Sturm wird für mich gut ausgehen. Если бы Павел не знал этого, wenn der Paulus davon keine Ahnung hatte, hätte, наверное, он бы переживал. Wahrscheinlich hätte er sich Sorgen gemacht. И он бы не смог ободрить также тех людей несчастных, которые были с ним на корабле. Und er würde diese unglücklichen Menschen nicht ermutigen können, die bei ihm im Schiff dabei waren. А так он вошел в покой Божий. Aber so ging er in die Ruhe Gottes rein. И он был настолько уверен, что все будет окей. Und er war so dermaßen überzeugt, dass alles in Ordnung sein wird, что когда настала одна очень некрасивая ситуация, dass, als diese nicht bequeme Situation auf ihn kam, когда матросы корабля решили бежать с корабля, als die Matrosen beschlossen haben, vom Schiff zu fliehen, они, как крысы с тонущего корабля, решили бросить весь корабль. Die haben beschlossen, wie die Ratten so das Schiff als letztes verlassen. Die wollten auch ihr Schiff verlassen und fliehen. И фактически погубить всех тех, кто были там еще, кроме них. Und wollten unbedingt auch, also die hätten die anderen in den Unglück gestürzt. Но апостол был внимательный. Aber Apostel war sehr aufmerksam. Обрати внимание, что он был просто узником на этом корабле. Also merkt ihr das, er war bloß ein Gefangener auf он dem Schiff. Он не был капитаном. Also er war kein Captain. Он вообще не имел там никакого ранга и слова. Er hat dort überhaupt keinen Rang und keine Stellung gehabt. Но, знаешь, человек пробужденный, он всегда имеет влияние. Aber weißt du, der Mensch der Erweckung hat immer einen Einfluss. И он стал иметь такое влияние, что его стал слушаться офицер. Und er wurde so, der hat so einen Einfluss gehabt, dass sogar der Offizier auf ihn gehört hat. Этот сотник, Hauptmann, который also dieser там Hauptmann, был, der dort war auf dem который фактически был главой этого корабля. Der praktisch der Hauptmann von diesem Schiff war. В этой экстремальной ситуации. Also in dieser extremalen Situation. И апостол сказал. Апостол sagte. Сотнику. Dem Hauptmann. Если они убегут с корабля, вы не можете выжить. Also wenn sie jetzt fliehen werden vom Schiff, ihr werdet auch nicht überleben. Обратите внимание, он говорит, вы не сможете выжить. Also achte mal bitte, also ihr werdet nicht überleben. Он не говорит, я с вами. Er sagte, ich mit euch. Он не сказал, мы не сможем выжить. Er sagte nicht wir. Он сказал, вы не сможете sondern выжить. Er hat gesagt, ihr werdet nicht überleben Настолько können. Настолько Павел был уверен. Der Paulus war so dermaßen überzeugt. Я-то должен быть в Риме, значит, я буду в Риме. Also wenn ich in Rom sein soll, dann werde ich auch dort sein. И неважно, каким образом я выживу, а они вот нет. Und es ist unwichtig, auf welche Weise. Also ich werde überleben sie nicht. Он знал, что ангел может принести его на берег сам. Er wusste, dass ein Engel kommen könnte und ihn an den Ufer bringen könnte. Или он превратится в какого-нибудь человека, который летать умеет. Oder er wird in einen Mensch sich verwandeln, der fliegen kann. Или неважно что, но он будет спасен. Oder unwichtig, aber er wird gerettet werden. Короче, он был уверен в этом. Also kurz gesagt, er war sehr überzeugt und sicher. И когда корабль тонет, und wenn das Schiff untergeht, но ты говоришь, я спасусь. Aber du sagst, ich werde gerettet это werden. Означает одно, либо ты сумасшедший. Das bedeutet entweder, dass du verrückt bist. Либо ты человек, который услышал слово от Бога. Oder du bist ein Mensch, der ein Wort von Gott gehört hat. И это был Павел. Das war der Paulus. Знаешь, когда мы видим эту ситуацию вокруг, weißt du, wenn wir diese Situation um uns herum sehen, ты можешь, как и все, вот, впадать в какую-то панику. Du kannst genauso wie alle in diese Panik verfallen. А можешь быть уверенным. Oder du kannst überzeugt sein. И иметь покой. Und die Ruhe haben. И знать, что твой кризис это не тот кризис, который тебя поглотит. Und zu wissen, dass diese Krise nicht die ist, die dich verschlingen wird. Да, мы не планировали этого форс-мажора. Also wir haben diese höhere Gewalt nicht geplant. И апостол Павел не планировал. Und Apostel Paulus genauso nicht. Мы попали в это. Wir sind reingeraten da rein. И апостол Павел попал в это. Und Apostel Paulus ist reingeraten. И мы не можем сейчас говорить о том, что кто-то планировал этот кризис. Und wir können nicht davon sprechen, dass jemand diese Krise geplant hat. Я не знаю, может кто-то и запланировал. Я... Ich weiß es nicht. Vielleicht hat das jemand vorausgeplant. Есть такие предложения. Es gibt solche Vorahnungen. Но если это вообще не важно для нас. Aber das ist überhaupt für uns nicht wichtig. Важно, чтобы мы вошли в этот кризис подготовленные. Wichtig, dass wir in diese Krise vorbereitet reingehen. И мы такие сегодня. Und wir sind so. Wir sind heute tatsächlich so. Знаешь, что апостол Павел попал на остров. Weißt du, der Apostel Paulus wurde auf eine Insel verschlagen. И вот в 28 главе мы читаем с 3 стиха. Und wir lesen aus der Apostelgeschichte 28, ab dem Vers 3, как он себя вел там. Davon, wie er sich dort verhalten hat. И для нас сегодня, мне кажется, это очень важно. Und für uns heutzutage, glaube ich, ist das sehr, sehr wichtig. Важные мысли здесь. Das sind sehr, sehr wichtige Gedanken dahinter. Как ведут себя люди в форс-мажоре. Also wie verhalten sich die Menschen bei der höheren Gewalt? Как должен вести себя пробужденный человек в форс-мажоре? Also wie sollte sich ein erweckter Mensch bei dieser höheren Gewalt verhalten? Мы этому учимся здесь в апостоле Павле. Und wir lernen das vom Apostel Paulus hier. Итак, апостол Павел не планировал попасть на этот остров. Also der Apostel Paulus hat nicht geplant, auf diese Insel verschlagen zu werden. Никто не планировал, это был форс-мажор. Also keiner hat das geplant, es war einfach höhere Gewalt. Но как только апостол Павел попал на этот остров, aber sobald der Apostel Paulus auf diese Insel gekommen ist, он стал вести себя, во-первых, спокойно. hat er angefangen, als erstes sich ruhig zu verhalten и уверенно. Und sicher. Что делает пробужденный человек в форс-мажоре? Also, was macht ein erweckter Mensch bei der höheren Gewalt? Первое, он ведет себя спокойно. Also, erstens, verhält sich ruhig. И уверенно. Und sicher. Знаешь, Библия говорит, праведник смел, как лев. Weißt du, die Bibel sagt uns, dass der Gerechte so mutig ist, wie ein Löwe. Он смелый. Ist mutig. И апостол Павел попал на этот остров. Und Apostel Paulus kam auf diese Insel. И сказал, ну что ж. Und sagte, okay. На это время этот остров мой остров. Also, während dieser Zeit ist diese Insel meine Insel. Раз я здесь. Also, wenn ich hier bin schon. Знаешь, это мой остров. Dann ist das meine Insel. Знаешь, есть христиане, они никуда не идут, пока они не услышат от Бога личное слово. Weißt du, manche Christen gehen nirgendwohin, solange sie ein Wort von Gott nicht gehört haben, persönlich. И они в результате сидят годами. Und als Resultat sitzen sie jahrelang. Знаешь, машина можно управлять только тогда, когда она едет. Weißt du, ein Auto kann man dann erst führen, wenn es fährt. Amen. Когда ты едешь, Бог будет управлять тобой. Also, wenn du fährst, wird Gott dich leiten. Главное знать направление. Wichtig, dass du deine Richtung kennst. И ты едешь, и Бог тебе тобой управляет. Also du fährst und Gott leitet dich und richtet dich. И апостол Павел, он был спокойный, уверенный и кроме этого активный. Und Apostel Paulus war ruhig, war sicher und war sehr aktiv. Он не сидел и не ныл на берегу. Also saß nicht am Ufer und hat gejammert. Не, он не сидел и не кричал там. Also saß nicht dort und hat geschrien. Он не жаловался на капитана, почему он меня не послушался. Hat nicht auf den Captain geklagt praktisch. Warum auf mich nicht gehört hat. Сегодня мы были бы в другой ситуации. Heute wären wir in einer anderen Situation. Если бы они меня послушали. Also wenn sie auf mich gehört hätten. Нет. Nein. Апостол Павел вел себя активно. Апостол Паулус war aktiv. Знаешь, сегодня можно усеться дома и сидеть и ничего не предпринимать. Weißt du, man kann jetzt einfach zu Hause bleiben und nichts unternehmen. Можно погрузиться в какие-то Netflix, в YouTube и заниматься ерундой. Man kann irgendein Unsicht sich anschauen aus YouTube oder aus Netflix. Но можно быть активным. Aber man kann aktiv werden. Можно развивать себя. Man kann sich weiterentwickeln. Можно предлагать какие-то онлайн-курсы. Man kann irgendwelche Online-Kurse anbieten. Можно заниматься чтением, изучением, как написано, вникай в себя и в учение. Man kann sich mit Lesen beschäftigen, wie es so in der Bibel steht. Du sollst dich praktisch in das Wort hineinlesen. И использовать по максимуму это время. Und diese Zeit maximal ausnutzen. А можно просто вот сидеть и заниматься ерундой. Und man kann einfach rumsitzen und irgendein Blödsinn machen. Но если ты и я, мы вместе будем делать, как написано. Aber wenn du und ich, wir gemeinsam das tun, was wie geschrieben steht. Если мы будем активными. Wenn wir aktiv werden. Если мы будем вникать в себя и в учение. Wenn wir auf uns achten und auf die Lehre. То мы выйдем из этой ситуации сильнее, чем мы в нее зашли. Dann werden wir aus dieser Situation stärker rausgehen, als wir dort reingekommen я sind. Я верю, что мы вот такие люди. Ich glaube, dass wir solche Menschen sind. В то время как в основном это не так. Während dieser Zeit bei meisten das nicht der Fall ist. Но мы можем быть такими. Aber wir können so sein. И что еще важно? Und was ist noch wichtig? Как ведет себя пробужденный человек, человек пробуждения? Also wie verhält sich ein erweckter Mensch, also Mann der Erweckung? В форс-мажоре. Also während der höheren Gewalt. Такой человек ведет себя антициклично. Also so ein Mensch verhält sich antizyklisch. Антициклично – это мудрость. Also антициклично bedeutet weise. Знаешь, что в инвестициях, в акциях есть это понятие антицикличность. Also weißt du, bei Aktien, bei Investitionen gibt es diesen Begriff antizyklisch. Мудрые инвесторы. Also weise Investoren. Как Уоррен Баффет, например. Wie Warren Buffett? Да, самый знаменитый инвестор. Das ist einer der bekanntesten Investoren. Он говорит, надо действовать антициклично. Er sagt, man sollte antizyklisch handeln. В то время, как все покупают акции, я продаю. Während der Zeit, wo alle Aktien kaufen, verkaufe ich Когда die. Когда все продают, я покупаю. Wo alle verkaufen, ich kaufe. Антицикличность – это вообще-то признак мудрых и богатых людей. Антициклично zu handeln ist eigentlich ein Zeichen von den Weisen und von den reichen Menschen. Знаешь, что в духовном мире мы можем тоже поступать антициклично. Weißt du, in der geistlichen Welt können wir auch antizyklisch handeln. И Библия говорит, что ты не должен быть как большинство. Und die Bibel sagt uns, du sollst nicht wie die Menge sein, если, wie die Mehrheit. Если все идут в одну сторону, тебе не обязательно следовать за толпой. Wenn alle in eine Richtung gehen, heißt das nicht, dass du diese Menge folgen sollst. Ты можешь действовать антициклично. Du kannst antizyklisch handeln. И в этом есть огромный выигрыш. Und da hängt ein großes Erfolg. Когда у всех ein Gewinn. Истерика и паника, у тебя мир. Wo bei allen Hysterie und Panik herrscht, bei dir. dir herrscht Ruhe. Когда у других тревога, у тебя улыбка. Wo bei anderen Unruhe herrscht, aber bei dir ein Lächeln auf dem Почему? Gesicht ist. Почему? Потому что антицикличный человек. Wieso? Weil du ein antizyklischer Mensch bist. Потому что в тебе есть другой дух. Weil in dir ein anderer Geist lebt. Знаешь, Библия говорит о ином духе. Weißt du, die Bibel spricht über den anderen Geist. Дух Святой. Über den Heiligen Geist. Он внутри тебя. Er ist in dir. И он делает тебя другим человеком. Und er macht dich zu einem anderen Menschen. И в то время, как люди все сидели на берегу мокрые. Und während dieser Zeit, wo alle Menschen nass auf dem Ufer da saßen. Они только-только смогли добраться до этого острова. Die haben kaum jetzt Ufer erreicht. То они были счастливы вообще сидеть молча, ничего не делать. Sie waren überhaupt glücklich, dass sie Ufer erreicht haben und gerettet wurden. Но что делает апостол Павел? Aber was macht Apostel Paulus? Он выходит. Er geht raus. И начинает собирать дрова. Und fängt an, Holz zu sammeln. Oh, и он не сидел вместе со всеми. Also er saß nicht mit allen zusammen. Он пошел собирать дрова. Er ging und hat angefangen, Holz zu sammeln. Чтобы согреть людей. Um die Menschen zu wärmen. Апостол превращается в лесоруба. Also Apostel wird zu einem Holzhacker. Павел, он не знал, что он здесь писал историю. Also Paulus wusste da nicht, dass er Geschichte geschrieben hat. Он не считал себя крутым апостолом. Er hat sich nicht für einen tollen und coolen Apostel gerechnet. Который только что встречался с ангелом. Der gerade mit einem Engel sich getroffen Нет, hat. Он пошел в лес и собирал дрова. Nein, er ging in den Wald und hat Holz gesammelt. И он потом стал служить этим dann людям. Dann hat er angefangen, diesen Menschen zu dienen auf dieser Insel. И Мальта, это был остров Мальта. Das war Insel Malta. Мальта, она помнит его как самого главного своего Туриста. Und die Malta erinnert sich an Apostel Paulus als ihren wichtigsten Touristen. Это был самый знаменитый посетитель острова Мальта. Das war der berühmteste Besucher von dieser Insel. Но Павел в то время не знал, что он будет таким. Aber Paulus wusste zu damaligen Zeit, dass er so ist. Знаешь, Божьи люди, они пишут историю. Weißt du, Gottes Menschen, sie schreiben Geschichte. Апостол был всегда активным. Und dieser Apostel war immer aktiv. На корабле он стал другом капитану. Auf dem Schiff wurde er zu einem Freund des Kapitäns. Во всем этом форс-мажоре он был активным. Also durch all diese höhere Gewalt wurde er aktiv. Он стал ободрением для всех солдат. Er wurde zur Ermutigung für alle Soldaten. Он спас фактически жизнь 276 людям на корабле. Er hat 276 Leben auf dem Schiff gerettet. И вот он несет эти дрова. Und so bringt er dieses Holz. Но он не заметил, also er trägt, он не заметил в этом хворосте змею. Er hat in diesem Holzhaufen eine Schlange nicht bemerkt. И эта змея выползает от жара. Und diese Schlange, die kriecht da raus, weil ihr zu heiß war. И укусила апостола Павла. Und hat Apostel Paulus gebissen. Знаешь, что змеи не любят Божьих служителей. Weißt du, die Schlangen mögen Gottes Diener nicht. И они хотят помешать Божьей судьбе. Und sie wollen, dass Gott sein Schicksal in ihrem Leben passiert. Но у апостола Павла не было никакой истерики. Aber Apostel Paulus hat keine Hysterie gehabt. Хотя это была змея ехидна. Obwohl das war eine Otter, es war eine giftige Schlange. Когда она кусает. Also wenn sie beißt, в течение короткого времени останавливается сердце. Innerhalb von der kürzesten Zeit bleibt das Herz stehen. Это одна из самых ядовитых змей на земле. Das ist eine von den giftigsten Schlangen auf der Erde. Коронавирус он отдыхает по сравнению also с ехидной. Also коронавирус kann praktisch nervig in der. Ja, der ist nicht so schwer und nicht so gefährlich wie diese. Жители острова, они увидели в укусе этой змеи суд Божий. Und die Anwohner von Malta haben durch diesen Biss gesehen praktisch das Gericht Gottes an Paulus. Этот человек наверняка был убийцей, что его даже здесь на острове после кораблекрушения постигает кара. Genau. Und dann haben sie gesagt, dass gewiss ist dieser Mensch ein Mörder. Er wurde zwar gerettet, aber die Rache lässt nicht zu, dass er lebt. Но апостол стряхнул змею в огонь. Aber Apostel Paulus hat diese Schlange abgeschüttet. И мы читаем дальше, что мнение жителей острова изменилось сразу. Und wir lesen weiter, dass die Meinung von den Anwohnern gleich sich geändert hat. Когда они увидели, что с Павлом ничего не произошло. Als sie gesehen haben, dass mit Paulus nichts passierte. Они стали говорить, это Бог. Haben sie angefangen zu sagen, das ist Gott. Апостол был абсолютно спокоен. Апостол war absolut ruhig. Потому что у него было слово. Weil er ein Wort hatte. Ты будешь проповедовать в Риме. Du wirst vor dem Kaiser im Rom predigen. И слово Божье. Und das Wort Gottes, оно сильнее яда ехидны. Das ist stärker als das Gift von einer Schlange. Абсолютно. Absolut. Слово Бога, das Wort Gottes, оно может быть сильнее любого вируса. Das kann stärker sein als jeglicher Virus. Когда Бог что-то говорит, wenn Gott etwas sagt, это происходит в твоем духе, душе и в теле. Das passiert in deinem Geist, in deiner Seele und in deinem Körper. И может защитить тебя на всех уровнях. Und kann dich beschützen auf allen Ebenen. Halleluja. Halleluja. Какие-то змеи пытаются помешать твоему призванию. Irgendwelche Schlangen versuchen dich zu hindern, in deine Berufung reinzugehen. Но стряхни всех этих змей в огонь. Aber schüttle alle ab, diese Schlangen in den Feuer. И Павел говорит, я здесь, значит, это мой остров. Und der Paulus sagt, weil ich hier bin, das ist meine Insel. Несмотря ни на что. Abgesehen von allem. Trotz несмотря allem. Ни на что. Trotz allem. И в нашей жизни бывают эти форс-мажорные ситуации. Und in unserem Leben passieren solche Momente mit höherer Gewalt. Господь допускает. Der Herr lässt das zu. Но я верю. Aber ich glaube, что любящим Бога, dass die Menschen, die Gott lieben, призванным по Его изволению, die nach seinem Vorsatz berufen sind, все содействует ко Богу. Alles dient zum Guten. Давай включим это. Римлянам 8 глава. Lass uns das mal einschalten. Das ist Römer 8:28. И ты можешь прочитать это там у себя в комнате. Und das kannst du dort in deinem Zimmer das jetzt nachlesen. Вместе с нами. Und mit uns gemeinsam. Пожалуйста. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Все. Alles. Ко благу. Also alles dient zum Besten. Знаешь, что Господь, Он дал Павлу мечту. Weißt du, Gott hat Paulus einen Traum gegeben. Направление. Eine Richtung. Я хочу, говорит, в Рим. Er sagt, ich will nach Rom. Это была Божья мечта. Das war Gott sein Traum. Но Павел был при этом зависим от других людей. Aber Paulus war dabei abhängig von anderen Menschen. И как ты держишь курс, когда за рулем другой человек? Und wie kannst du Kurs halten, wenn ein anderer Mann am Steuer sitzt? Мы попадаем в штормы, в которых от нас ничего не зависит. Wir geraten manchmal in die Stürme, wo von uns nichts abhängt. Мы не за рулем. Also wir sind nicht am Steuer. И сегодня мы не за рулем, как будто бы. Und heute sind wir irgendwie nicht am Steuer. И ты чувствуешь себя как заложник вот этой ситуации. Und du fühlst dich wie ein Gefangener dieser Situation. Как будто ты заложник вот этой ситуации. Als ob du ein Gefangener dieser Situation bist. Когда ты не имеешь возможности свободно перемещаться. Wo du keine Möglichkeit hast, dich frei zu bewegen. Как это? Почему Wie ist das? Und wieso ist das? Был ли апостол Павел заложником своей бури? War denn Paulus der Gefangene seines Sturms? Так выглядит. So sieht das aus. Да, он не мог уйти с этого корабля. Also er konnte diesen Schiff nicht verlassen. Он не мог также стать за руль. Er konnte auch nicht ans Steuer. Как капитаном управлять кораблем. Also wie ein Kapitän und dieses Schiff steuern. Он находился в этой ситуации просто как узник. Also war in dieser Situation wie ein Gefangener. Как и большинство из нас сегодня ощущают себя так же. Wie auch die Mehrheit von uns sich so fühlt. В этой ситуации. In dieser Situation. Но по факту. Aber nach der Tatsache. Но по факту. Aber nach der Tatsache, Апостол Павел не был заложником. War Apostel Paulus nicht ein Gefangener. Но Бог дал ему обетование, все будет Aber окей. Gott hat ihm eine Verheißung gegeben, es wird alles gut ausgehen. И я тебе даю в подарок еще всех людей, которые на корабле. Und ich gebe dir als Geschenk auch alle Menschen, die mit dir auf dem Schiff sind. Знаешь, по факту, weißt du, nach der Tatsache, мы находимся вроде бы в кризисе, да? Also befinden wir uns irgendwie in der Krise. И как будто бы президенты должны решать этот кризис. Und die Präsidenten sollten ja diese Krise lösen. Это же их задача. Denn das ist doch ihre Aufgabe. Но, aber, скажи, но, aber sag mit mir aber, по факту, nach der Tatsache, ты и я, du und ich, мы люди, которые умеем молиться. Wir sind Menschen, die beten können. Церковь, которая молится, Gemeinde, die betet, она может решать и менять ситуацию. Sie kann entscheiden und Situationen verändern. Кажется, что мы заложники этой ситуации. Man denkt sich, wir sind Gefangene dieser Situation. И похоже, бывают такие ситуации в жизни. Und solche ähnliche Situationen gibt es in unserem Leben. Когда ты, может быть, жена христианка, твой муж не христианин. Wo du vielleicht eine Christin bist, eine Ehefrau von einem Mann, der nicht Christ ist. И он у руля твоего корабля. Und er steht am Steuer von deinem Schiff. И ты думаешь, ну как я могу изменить ситуацию? Und du denkst dir so, wie kann ich doch diese Situation verändern? Ну еще как можешь? Oh, du kannst das. Тебя Und wie? Есть возможность и сила. Du hast die Möglichkeiten, du hast diese Kraft. Когда ты на своей фирме, тебе кажется, ну шеф рулит, а не я. Wenn du in deiner Firma bist, du denkst dir so, der Chef ist doch am Steuer. Да, это Ja, ja, so ist es auch. Это де юра. Das heißt, de jura. А де факто? А де Ты, который христианин на этой фирме. Also, aber de facto ist es, dass du ein Christ in dieser Firma bist. И от тебя зависит успех этой фирмы. Und von dir hängt das, der Erfolg von dieser Firma ab. Wow. Wow. Это Бог дал тебе возможность. Gott hatte diese Möglichkeiten gegeben. Знаешь, когда ты не у руля утонущего корабля. Also, wenn du nicht am Steuer eines sinkenden Schiffs bist. Да, есть два выхода. Gibt es zwei Auswege. Сопротивляться всем вокруг. Also sich gegen alle zu kämpfen, да. Sich zu widersetzen. Паниковать. Panik zu machen. Может быть и утонуть потом со всеми. Und kannst mit allen untergehen. А можно. Und man kann. Увидеть в своей ситуации ангела Божия. In seiner Situation den Engel Gottes zu sehen. Услышать Божье слово. Gottes Wort zu hören. И в этой ситуации оставаться абсолютным победителем. Und in dieser Situation ein absoluter Sieger zu bleiben. Amen. Amen. Таким был апостол Павел. So war der Apostel Paulus. Знаешь, это наша роль. Weißt du, das ist unsere Rolle. И в любом форс-мажоре. Und weißt du, bei jeder höheren Gewalt. Каждый христианин. Jeder Christ. Который знает, есть другой форс-мажор. Der weiß, dass es eine andere höhere Gewalt gibt. Он остается победителем. Er bleibt der Sieger. Да, мы не чувствуем себя очень уютно в этой ситуации. Ja, wir fühlen uns nicht ganz bequem in dieser Situation. Я согласен. Und ich stimme euch zu. И это не очень приятно проповедовать в пустом зале. Also, es ist auch nicht sehr angenehm, in dem leeren Saal zu predigen. И еще много чего неприятного. Und es sind noch vieles, die das nicht so angenehm ist. Ты не можешь, может, собираться на своей домашней группе. Du kannst vielleicht dich nicht bei deiner kleinen Gruppe versammeln. Да, да, да, да. Ja. Апостол Павел, был ли ты счастливый в этой ситуации? Апостол Паулюс, warst du denn glücklich in dieser Situation? Я думаю, он сказал бы нет. Ich denke, er hätte gesagt nein. Нет, мне не нравилась эта ситуация на корабле. Diese Situation auf dem Schiff hat mir nicht gefallen. Но апостол Павел, имел ли ты мир Божий? Апостол Паулюс, hattest du Frieden Gottes in dir? Он бы сказал да. Er hätte gesagt ja. Было все классно. Es war alles klasse. Я мог другим послужить в этой ситуации. Ich konnte anderen in dieser Situation dienen. Так что, когда у нас сегодня похожий форс-мажор, deswegen, wenn wir so eine ähnliche höhere Gewalt in unserem Leben haben, нужно принять то, что есть. Sollte man das nehmen, was da ist. Это твой корабль. Das ist dein Schiff. Это мой корабль. Das ist mein Schiff. И мы в этой ситуации. Und wir in dieser Situation. Продолжаем быть активными. Bleiben nach wie vor aktiv. Мы продолжаем быть пробужденными. Wir bleiben nach wie vor erweckte Menschen. Мы замечаем ситуацию вокруг нас. Wir achten auf die Situation um uns herum. Мы становимся людьми пробуждения. Und wir werden zu den Menschen der Erweckung. Мы спокойные. Wir sind ruhig. Мы уверенные. Wir sind überzeugt und sicher. Мы действуем антициклично. Und wir handeln antizyklisch. Знаешь, как это произошло с апостолом Павлом? Weißt du, das ist genauso wie das mit Apostel Paulus war. Мы люди веры. Wir sind Menschen des Glaubens. Amen. Мы люди пробуждения. Wir sind Menschen der Erweckung. И мы входим в покой Божий. Wir gehen in die Ruhe Gottes hinein. Мы молимся. Wir beten. И ситуация меняется сама по себе. Und die Situation verändert sich von alleine. Я приглашаю тебя сейчас. Und ich lade dich jetzt dazu там, ein. Там, где ты находишься. Dort, wo du jetzt gerade bist. Молись со мной вместе. Bitte mit mir gemeinsam. Мы будем молиться за эту ситуацию. Wir werden für diese Situation jetzt beten. И тысячи христиан по всему миру. Und tausende von Christen auf der ganzen Welt. Сегодня будут молиться. Werden heute beten. Этот призыв он прозвучал. Also dieser Aufruf ist genannt worden. Для всех христиан. Also dieser Aufruf ist gilt für alle Christen. В Германии. In Deutschland. И мы молимся за ситуацию в стране. Und wir beten für die Situation in der Welt, also in der Deutschland. За пробуждение христиан. Und wir beten für die Erweckung von Christen. Ты можешь встать, если ты хочешь, у себя там. Du kannst aufstehen, wenn du möchtest, bei dir zu Hause. И мы будем молиться. Und wir werden gemeinsam beten. Дорогой Отец Небесный. Lieber himmlischer Vater. Спасибо тебе. Wir danken dir. За то, что ты на нашем корабле. Dafür, dass du auf unserem Schiff bist. И что в любом форс-мажоре. Dass bei jeder höheren Gewalt. Ты остаешься высшим форс-мажором. Du bleibst immer noch die höchste Gewalt. И мы благодарим тебя. Und wir danken dir. Что мы как апостол Павел. Dass wir wie Apostel Paulus. Получили слово от тебя. Ein Wort von dir bekommen haben. Что любящим тебя все содействует ко благу. Dass diejenigen, die dich lieben, denen dient alles zum Guten. У нас есть это слово. Wir haben dieses Wort. Благодарим тебя, Боже. Wir danken dir, Vater. Ты защита наша. Du bist unser Schutz. Ты защита семей наших. Du bist der Schutz unserer Familien. Ты благословение наше покоя. Du bist unser Segen und du bist unsere Ruhe. Ты наш мир. Und du bist unser Frieden. Ты также дал нам мудрость. Du hast uns auch die Weisheit ты gegeben. Ты предупреждал нас. Du hast uns gewarnt. Потому что мы твои дети. Weil wir deine Kinder sind. Спасибо, отец, Danke dir, Vater. Мы любим тебя. Wir lieben dich. Мы хотим быть пробужденными людьми. Wir wollen erweckte Menschen sein. Двигаться антициклично. Wir wollen antizyklisch gehen und handeln. Мы хотим быть активными. Wir wollen aktiv sein. Иисус, Jesus, изменяй сегодня свой народ. Verändere heute dein Volk. В то время, как ты изменяешь нас. Während dieser Zeit du uns veränderst. Будет изменяться ситуация глобально. Wird auch globale Situation sich verändern. Ты хочешь видеть нас пробужденными. Du willst uns als erweckte Menschen sehen. Und du willst uns aktiv sehen. Соседей, für unsere знакомых, Nachbarn, für unsere Bekannten, коллег, für unsere Arbeitskollegen, damit wir мире. Aktiv sind dort für dich. Lass uns deine Liebe erleben выйти, und erkennen. Und aus unserer Komfortzone rausgehen. Und diesen aktiven Zustand erleben. Und auf Empfang mit dir zu sein. Спасибо тебе, дорогой отец. Danke dir, lieber Vater. Спасибо, что ты с народом твоим. Danke dir, dass du mit deinem Volk Спасибо, bist. Спасибо, что ты сейчас с нами. Danke dir, dass du jetzt mit uns bist. Благодарю тебя, Дух Святой. Danke dir, Heiliger Geist. Что ты сейчас на другой стороне монитора. Dass du heute jetzt auf der anderen Seite des Monitors bist. Я благословляю моих братьев и сестер. Ich segne meine Brüder und meine Schwestern. Во имя Иисуса Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Amen. Amen. Okay. Cut. Okay. Мы можем кат сделать здесь.